Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Mini-Info-Bit im Miauzgenau-Podcast in eigener Sache. Einige von euch haben es vielleicht gar nicht mitbekommen. Es gibt ein Bild, das seit 2023 immer wieder durchs Netz wandert. Als angeblicher Leak zu einer Pokémon Classic Collection. Eine Abbildung von einem Spielecover, wo verschiedene Pokémon-Spiele, verschiedene klassische, verschiedene alte Pokémon-Spiele für die Nintendo Switch angeblich zugänglich gemacht werden. An verschiedenen Stellen, sei es jetzt in Instagram-Stories oder auf dem Miauzgenau-Discord-Server, habe ich die angebliche Existenz dieser Classic Collection in verschiedenster Form bereits kommentiert. Aber dadurch, dass ich mich ganz besonders für dieses Thema verantwortlich fühle, möchte ich nun im Jahr 2025 hier auch nochmal im Podcast konkret dazu Stellung beziehen. Diese Grafik, die Pokémon Classic Collection, ein hochwertig gestaltetes Mockup auf rotem Nintendo-typischen Grund, habe ich verantwortet. Ich habe im Jahr 2023 dieses Bild in die Welt gesetzt. Dadurch, dass dieses Bild, dass dieses Mockup von dieser angeblichen Classic Collection nun schon seit über 2 Jahren immer und immer wieder genutzt wird, um für Clickbait Pokémon-Fans Hoffnung zu machen, habe ich mich jetzt dafür entschieden, einen eigenen Beitrag genau dieser Classic Collection zu widmen, einen eigenen Beitrag auf der Miauzgenau-Website, wo ich dieses Thema einmal ausführlich erkläre. Was genau hat es mit der Classic Collection auf sich? Diese Podcast-Folge ist gleich eine vorgelesene Version des Beitrags auf der Website. Falls ihr anstatt zu hören den Beitrag lieber textlich durchlesen möchtet, findet ihr den Link hier in den Shownotes. So oder so würde ich euch empfehlen, zumindest einmal einen kleinen Blick auf diese Unterseite zu werfen. Allein um einmal zu sehen, um welches Bild es hier konkret geht. Aber soweit der Vorrede, nun zum Beitrag. Ich erzähle diese Geschichte, weil sie immer noch nicht vorbei ist. Es beginnt im Februar 2023, wenige Tage vor dem Pokémon Day. Hauptberuflich bin ich Grafikdesigner und seit jeher bin ich Pokémon-Fan. Nicht ohne Grund fing ich 2018 mit dem Podcast an, auf dessen Website ihr hier gerade seid. Beziehungsweise dessen Feed ihr hier gerade hört. Aus genau dieser Schnittstelle heraus habe ich damals eine Grafik gebaut. Eine fiktive Pokémon Classic Collection, in der Anmutung, als würde sie von Nintendo selbst stammen. Inklusive eines Cover-Mockups, bei dem ich die Legenden Arceus-Logo-Komposition nachgebaut habe und mit verschiedenen edlen Anmutungen Originalabbildungen der Cover-Pokémon alter Spiele verfeinert habe. Es war kein Leak, keine Insider-Info, kein heimlicher Download aus dunklen Archiven, sondern schlicht die Visualisierung eines Wunsches. Wenn ich mir etwas von Pokémon Presents wünschen dürfte, dann wäre es genau so eine Sammlung alter Spiele für die Switch. Mein erster Tweet dazu war naiv. Ein Augen-Emoji und das Bild, mehr nicht. Ich habe unterschätzt, wie brutal schnell eine Oberfläche, die professionell wirkt, als Wahrheit gelesen wird. Schon nach kurzer Zeit bekam ich WhatsApp-Nachrichten. Ey, Domi, ist das echt? Dieser Moment war der Punkt, an dem ich begriffen habe, dass die Grafik nicht mehr als das gesehen wurde, was sie war. Ich habe den Tweet gelöscht und einen neuen abgesetzt, in dem ich den Kontext erklärte. Kein Leak, kein Insider, nur ein Wunsch. Ich wollte Missverständnisse ausräumen, bevor sie zur Hoffnung werden. Doch das Internet arbeitet nicht mit Kontext, sondern mit Kopien. Irgendjemand stellte die Grafik auf Reddit. Komplett losgelöst von meiner Klarstellung. Und gleichzeitig sah ich auf Twitter einen größeren Pokémon-YouTuber, der exakt meine ursprüngliche Posting-Mechanik imitierte. Augen-Emoji, Bild, kein Kontext. Ab da rollte die Welle. Die Grafik wurde weitergereicht, in Beiträgen zitiert, in Video-Thumbnails montiert und so weiter. Manche Creator machten sich die Mühe, das Datum in der Grafik herauszuretuschieren, da der fiktive Release-Zeitpunkt rasch nicht mehr realistisch war. Ich kommentierte unter mehreren großen Tweets oder in Kommentarspalten auf YouTube, erklärte die Herkunft und schrieb, das ist nicht echt, das ist mein Mockup. Die häufigste Reaktion, die ich darauf erhalten hatte, war, selber schuld, dann hättest du ein Wasserzeichen drauf machen sollen. Diese Antworten hatten mich getroffen, weil sie am eigentlichen Problem vorbeizielten. Es ging mir nicht um Credit, es ging mir um Verantwortung. Denn die Grafik war plötzlich Rohstoff für ein Geschäftsmodell, ein Geschäft mit der Enttäuschung. Man nimmt eine vermeintlich echte Visualisierung, montiert sie in ein Thumbnail, kündigt Leak oder Insider-Gerücht an, treibt die Erwartungen von Fans hoch und kassiert Aufmerksamkeit und damit Geld. Am Ende bleiben Fans zurück, deren Hoffnung in den Algorithmus verbaut wurde und, wenn die große Ankündigung ausbleibt, in Ernüchterung kippt. Meine Grafik wurde dabei zur Waffe. Nicht, weil sie falsch war, sondern weil sie richtig aussah. Die Authentizität der Ästhetik wird mit der Authentizität der Information verwechselt. Und die medielle Aufmerksamkeitsökonomie nutzt diese Verwechslung systematisch aus. Ich habe in den Wochen und Monaten danach beobachtet, wie sich die Grafik verselbstständigt. 2023 tauchte sie immer wieder auf, 2024 wieder und 2025 wieder. Der liebe Nopi hat im Februar 2025 eigens einen Infopost gemacht, um die Sache gerade zu ziehen. Und jetzt stehen wir am Ende von 2025, mit Blick auf 2026, dem Jahr, in dem das 30. Jubiläum von Pokémon beginnt. Also einem Zeitpunkt, an dem ein erneutes Auftauchen dieser Grafik nahezu prädestiniert scheint. Ich habe verstanden, dieses Bild ist ein Gespenst. Es geistert herum, weil es die Form einer Wahrheit trägt, ohne eine zu sein. Und weil es für manche sehr nützlich ist, dass es herumgeistert. Ich sage das hier nicht, um irgendwem den moralischen Zeigefinger entgegenzuhalten. Ich sage es, weil ich meinen Anteil dieser Fehlinformation benennen will. Ich habe das Bild gemacht. Ich habe es zuerst ohne Kontext gepostet. Ich habe zu spät begriffen, dass ein glaubhaftes Mockup in diesem Umfeld wie ein Streichholz neben Benzin ist. Ich habe den Tweet gelöscht. Neu gepostet, erklärt, doch war das nur der Versuch, einen bereits existierenden Großbrand mit einem einzelnen Eimer Wasser zu löschen. Ich habe nicht genug getan und zeitgleich weiß ich, dass ich an dieser Stelle niemals hätte genug tun können. Das Internet liebt klare Formen und einfache Geschichten und Leak kurz vor Pokémon Day ist eine sehr einfache Geschichte. Wer trägt die Verantwortung, wenn ein Bild zur Fehlinformation wird? Der Designer, weil er realistisch gestaltet? Die Plattform, weil sie Kontext abstreift? Die Creator, die den Kontext kennen könnten, aber Reichweite vor Aufklärung stellen? Das Problem war nie ein fehlender Credit auf dem Bild. Ich vermisse nicht, dass mein Name irgendwo stand, sondern vermisse, dass die Wahrheit nirgendwo stand. Dieser Unterschied ist fundamental. Warum erzähle ich das jetzt so ausführlich, so persönlich? Weil ich dieses Kapitel nicht noch einmal als stille Randnotiz erleben möchte, wenn das Jubiläumsjahr wieder Gerüchte anfacht. Ich möchte mit diesem Beitrag auf der Website und hier im Podcast-Feed eine referenzierbare, überprüfbare Einordnung für diesen Fall setzen. Diese Pokémon Classic Collection Grafik ist von mir. Sie ist ein Mockup vom Februar 2023. Sie ist kein Leak. Sie hatte nie eine Quelle außer meine Vorstellung. Alles, was damit als Beleg für kommende Produkte behauptet wird, ist reine Spekulation, die sich meiner Grafik als Kulisse bedient. Und ich möchte eine Bitte an all das anschließen. Nicht als Gebot, sondern als Vorschlag für uns alle. Mich eingeschlossen. Wenn euch künftig ein zu gutes Bild begegnet, besonders kurz vor großen Events, sucht aktiv nach dem Ursprung. Prüft, ob eine Primärquelle existiert. Eine Primärquelle, die mehr ist als ein bloßer Screenshot. Hört auf euer Bauchgefühl. Klingt der Text unter dem Bild nach Information oder nach Stimmung? Und fragt euch dann, wem diese Verwechslung nützlich sein könnte. Und während ich diesen Text geschrieben hatte, realisierte ich, dass das vielleicht der wahre Kern von all dem ist. Form schafft Erwartung. Und Erwartung ist eine Ressource. Wer sie weckt, trägt Verantwortung. Und ich habe sie unabsichtlich geweckt und trage meinen Teil. Andere haben sie absichtlich bewirtschaftet und tragen ihren. Bitte versteht diesen Beitrag als eine Art Marker. Hier ist die Quelle. Hier sind die Zeitpunkte. Hier ist die Absicht dieser Grafik. Alles Weitere, was darüber hinaus aus dieser Grafik gemacht wird, gehört nicht mir. Es gehört in die Sphäre der Spekulation, der Thumbnail-Ökonomie und des Reichweitenhandels. Ich wünsche mir nach wie vor eine liebevoll kuratierte, offizielle Sammlung alter Pokémon-Spiele für die aktuelle Nintendo-Konsole. Aber bis die Pokémon Company diese selbst ankündigt, bleibt meine Pokémon Classic Collection genau das, was sie immer war. Ein Wunsch in Bildform.